Der expressionistische Lyriker Karl Einstein, Jahrgang 1885, war Offizier im Ersten Weltkrieg gewesen und er radikalisierte sich wie viele seiner intellektuellen Zeitgenossen mit dem Ende des Kriegs und den Räterepubliken in Deutschland und anderswo. 1928 zog er von Berlin nach Paris. Schließlich kämpfte er auf Seiten der Anarchisten in der Colonna Durruti im Spanischen Bürgerkrieg. 1939, nach dem Sieg Francos, floh Karl Einstein völlig mittellos nach Paris und 1940 wurde er interniert in ein Lager bei Bordeaux. Ende Juni 1940 kam er aus dem Lager frei. Er beging angesichts der Aussichtslosigkeit seiner Lage einen Selbstmordversuch. Sicher stand Einstein auf den schwarzen Listen der Nazis und wegen seiner Beteiligung am Spanischen Bürgerkrieg hatte auch eine Flucht über die Pyrenäen keine Chance. Am 5. Juli 1940 gelingt Karl Einstein der Selbstmord. Sein Körper wird am 7. Juli 1940 in einer Schlucht geborgen und in einem kleinen Dorf in der Nähe begraben. Karl Einstein hat ein reiches publizistisches und dichterisches Werk hinterlassen. Von Übermut und Können auf dem Gebiet der Satire zeugt die nun folgende Hörspielproduktion, die nach einem Text entstanden ist, den er zwischen 1913 und 1918 schrieb, also in einer Zeit der relativen Sorglosigkeit. Er behandelt den Börsenwert von Heilsversprechen in Zeiten der Krise. GFRG, GmbH für religiöse Gründungen. Hörspiel nach einem Prosatext von Karl Einstein aus dem Jahr 1913. Von Ulrich Gerhardt und Gisela Lerch. Regie Ulrich Gerhardt. Frau Margarete Häberle befand sich in ihrer Stube allein, da sie auf dem Bett sich quälte, den Tod zu erwarten. Beide, die Stube und sie, schauten diesem Vorgang zu mit einer puritanischen Ärmlichkeit, die nichts zu verlieren hat. Zu dem abgeschrubberten Boden war schon oft die gequälte Hand einer Sterbenden gesunken. Der arme, dünnsträhnige Kopf der Witwe mühte sich zu unterscheiden, ob der dunkle, breite Lehnstuhl eine Haube sei oder noch der alte Stuhl. In ihrer Angst begann sie ein Kirchenlied zu singen, während die letzten Sterne wegschwanden. Die Alte richtete sich auf. Sie beschaute entrüstet ein niederträchtig brünstiges Bild, das irgendein schönheitstrunkenes Gemüt hingehängt hatte, und rief in ihrer schweren Angst, als ihr etwas den ausgetrockneten Magen herauffuhr: Jakob! Jakob! Du dreckiger Haselump! Doch in diesen Worten fuhr es ihr vom Magen in die Herzgrube und dies Gefühl und solche Schimpferei breiteten in ihr eine Wohligkeit aus, die dem abgebrauchten Leib nicht mehr anstand und ihn zum Tode brachte. Nach einer kurzen Stille, einer bescheidenen Ehre für die dürre Frau, die zusammengekrumpelt in dem billigen Weißzeug lag, hatte sich die schon recht verrunzelte Haut der Alten noch mehr zusammengeschoben. Ein langgeschossener junger Mensch klinkte auf, rief herein: Mutter, mach Kaffee! Und schlug dann wieder die Tür zu. Irgendetwas mochte ihm aber nicht als Gewohnheit erschienen sein. Die Ruhe, das fehlende Gerassel der Töpfe, das ungeöffnete Fenster oder ein Hauch, der von Toten ausströmt. Er kam nach einigen Minuten noch einmal hinein. Er ging erschrocken auf das Bett in der Ecke zu und schrie wie ein niedergeworfenes Kind nach der Mutter. Dann stellte er sich auf, als ertappe er sich bei etwas Unpassendem, strich die hohe, etwas enge Stirn, holte sich ein Buch aus dem Nebenzimmer und las sich mit lautem, litaneiendem Tonfall ein Gedicht, in dem stand, eine Seele von lauterm Feuer sei entrückt worden, diese Seele war strahlend herausgeputzt, von goldenen Stirnreifen war die Rede, verschiedene Planeten fielen in Staub vor der Glut des Gefühls, farbige Glasfenster, strahlende Chormäntel und eine grenzenlose Lust standen darin. Von sich befriedigt und als habe er der Frau schon zu Gutes erwiesen, schaute er bedeutend, als wollte er diese Pfennigsparerin mit einem verschwenderischen Jubel ausstatten, auf den Leichnam. Er schaute in die Frühlingssonne, die ihm eine Huldigung an den Tod, aber noch viel mehr an das eigene, bombastisch glühende Leben schien. Er ging jetzt heran, fasste die Augenlider, schrak kläglich zurück, jedoch wütend über sich, bezwang er sich, ging wieder an die Bettstatt und als gelte es, eine Jalousie herunterzulassen, drückte er die Augen zu, stolz über sich, wie er den Tod angefasst. Dann ging er in der Stube hin und her, zu überlegen, was geschehen müsse. Da griff er auf seine Dürftigkeit, denn mit der Alten war auch der kleine Witwengehalt, dessen größten Teil er bei aller Einschränkung verbrauchte, weg. Und jetzt gerade war der 1. April. Der Wirt war mit dem Mietsbuch zu erwarten und die Alte wollte ins Grab, wofür sie wohl Geld gespart hatte. Aber dies war bei den Anschaffungen des Sohnes draufgegangen. Diese Geschehnisse mochte Jakob Häberle doch nicht ohne weiteres ansehen und ging in seine Stube herüber, wo er sich an den Schreibtisch setzte und überlegte, ob sich nicht etwas schreiben ließe, ein Dithyrambus an seine Jugend, an das Leben oder auf die recht dürftigen Altvorderen, denen gegenüber er sich schon ins rechte Licht setzen wollte. Es klingelte draußen, befehlend, fordernd. Der Wirt trat mit der Mietmahnung herein. Angesichts der dürftigen, gestreckten Leiche gewährte er Häberle 3 Tage Frist und verabreichte ihm die Adresse des Sarghändlers Bulwig. Wie sind die vielen Straßen gezogen von der unnachsichtigen Geometrie der Häuserblocks, welche die Menschen ausladen, zu regellosem Gewimmel. Wie sind die langen Straßenzüge, gerade Paradefronten, unerklimmlich gerade wie die Fassaden von Jungfern. Hier krümmen sich Privatstraßen gleich dem diskret kaschierten Hängebauch einer Bankiersfrau in der Kurve busiger Wollust und der zitternden Beine der Börsianer. Schwankend ging Häberle vom Tod durch Straßen, die Begierden zu wecken wissen. Seine Armut ließ ihn die Häuserwände durchschauen, öffnete ihm Türen und er sah, dass dieser Stadt ein Bewusstsein fehle, etwas wie ein ungeheures Plakat, das ihr Schädel und Augen einschlüge. Er warf die Hacken hoch und schrie laut: Der religiöse Dusel ist's, auf den seid ihr noch nicht reingefallen. Messierse muss man zur Ajoutage bringen, Papiere auf Seelenheil. Er stand vor dem Brutofen seiner Jugend. Dem Café. Mit ihm trat der Gedanke an die Mutter hinein und der Wille, seinen vagen Einfall in etwas Verzehrbares umzusetzen. Er war der Romane müde dieser indirekten Wirkungen auf Menschen. Rulatsch rief ihm präzise zu: Beileid. Kinder, könnt ihr mir was zum Sarg pumpen? Ausgeschlossen. Geh mal zu dem Dicken, der die Emanuela reingelegt hat. Zu Bulwig. Bulwig. Den empfahl mein Wirt. Gib dir auf Pump. Schind ihn. Krieg ihn mit der Emanuela ran. Hortensio Preno kam, sichtlich durch vegetarische Unterernährung stilisiert. Er erhob den Zeigefinger. Dem Mann muss eine Katastrophe beigebracht werden. Hortensio Preno war der letzte Freund Emanuelas. Er vergeistigte sich jetzt vermittels Askese. Der dämonische Peter Karl flüsterte: Öffnen wir die Fürstengruft, rauben wir einen Sarg. Quatsch, Bulwig muss ran. Und man beschloss, Bulwig. Ach, kann man ihre Leiche nicht ins Meer versenken? Klang es aus einer lichtblonden Reformjungfrau. Häberle ging. Frech und kurz trat Häberle in Bulwigs Kontor. Wie können Sie ein Mädchen demoralisieren? Man muss es den Eltern mitteilen. Bulwig, stellte sich der dicke Kaufmann vor. Häberle. Sie wünschen? Ich komme wegen Emanuela. Na, das ist gut. Dann schüchtern. Sehen Sie mal, das Mädchen hat es jetzt gut. Sie ist angezogen, kann leben. Außerdem hat man mal was Apartes. Daran hängt man und sein. Ja, aber Sie ruinieren die seelische Haltung der Dame. Ibo, sie hat sich ganz gut erholt. Immerhin wird es für Sie nur ein Übergang sein. Häberle spottet. Herrgott, woher wissen Sie, dass ich Pleite mache? Sie dürfen nicht Pleite machen. Sie müssen mir einen Sarg liefern. Bitte, gern. Die Adresse? Brunholzstraße 12, 5 Treppen links. Bulwig gab die Order ins Geschäft. Brunholzstraße 12, 5 Treppen links. Herr Bulwig, Sie dürfen nicht pleite gehen. Häberle war gerührt. Ja, lieber Herr, daran werden Sie mich kaum hindern können. Übrigens, Eli erzählte viel von Ihnen. Mann, haben Sie denn keine Idee? Idee? Keine Spur. Na, ich mache eine Destille auf. Steigern Sie sich. Wieso denn? Erfinden Sie etwas. Ihr Geschäft hat schon, ich möchte sagen, einen metaphysischen, religiösen Charakter. Nur die Grundlage ist zu real. Finanzieren Sie eine religiöse Bewegung. Heute ist ein Mangel an Ideologien, weil man nur für die verkäuflichen Sachen Verständnis hat. Die Leute sind leer wie abgeklopfte Heringstonnen. Sie haben Sehnsucht und Langeweile. Darum setzen Sie sich, verkaufen Sie ihnen religiöse Werte. Aber wenn Sie nicht verkaufen, so ist das zwecklos. Nur für diese Verkehrsform hat man heute Verständnis. Und man muss teuer verkaufen, sonst wird das nicht geschätzt. Sehen Sie, welch rentabel Kapitalanlage ist die katholische Kirche. Aber sie weckt zu wenig neue Bedürfnisse. Fragen Sie Thyssen nach Seelenheil und er wird recherchieren, in welchem Ressort der junge Mann beschäftigt ist. Verkaufen Sie ihm aber Seelenheil mit einer Aussicht auf Dividende und der wird Fanatiker. Das ist einfach. Sie übernehmen das Geschäftliche, ich organisiere die Angelegenheit. Ulwig kniete vor Häberle nieder, voll innerem Schauer rufend. Oh, der du uns verheißen bist, Messias! Darauf Häberle emporgerichtet. Ulwig, es handelt sich um ernste Dinge. Haben Sie einen Hauptgläubiger? Ist der Jude? Ja, Poschert. Dann ist alles gut. Der Rest ist eine Frage der technischen Virulenz. Es schoben drei Neger in den Laden. Sie haben Kisten zur Verpackung von Toten? Gewiss. Diese Kasten halten einen überseeischen Transport aus? Wir garantieren für erstklassige Emballage. Können Sie auch einige Balletteusen zur Freude des geehrten Leichnams besorgen und ihm eine Luxuskabine bei der Würmenlinie mieten? Ja, ja. Häberle trat Bulwig auf den Fuß und vor. Meine Herren! Ist ein großer Herr zu den Guten und Blutigen eingegangen? Gewiss, o Herr, flüstert dir ein Sklave vor. Er trug drei Sonnenschirme in einer Hand und spielte nobel auf der langen Pfeife. Die Neger zogen die Hüte ab. Ja, aber dann verdient der Ruhmreiche mehr als ein paar lumpige Tänzerinnen. Die sind noch nicht einmal für Sie ausreichend. Diese großartige Einschätzung schlug die Neger. Kaufen Sie dem Gewaltigen eine neue Religion. Da hat er wirklich was Prächtiges und Dauerhaftes und ein gutes Klavier dazu. Ja, wir beraten schon lange, wo wir das fertig kaufen könnten. Aber wir wollen bei den Tänzen nicht so schwitzen müssen. Meine Herren, Sie können alles haben. Wir liefern Sie mit und ohne Orchestrion. Caruso-Platten verteuerten allerdings die Sache gewaltig. Bei einer Anzahlung von 10.000 Mark lässt sich die Sache prompt liefern. Können wir die Leiche gleich reinbringen? Sie liegt im Automobil. Sehr gut. Riecht sie auch nicht so stark? Zum Glück kam Emanuela. Therese, die älteste Tochter, wurde geholt. Die beiden Verkäufer trugen Bulwigs Klavier in den Laden. Die Gemahlin und die anderen Gören stattierten in Divandecken und Tischtüchern. Emanuela löste die Haare und umschlang sich einen roten Bettvorleger. Bulwig musste mit den Ofentüren rasseln. Emanuela tanzte, Therese spielte ein Matschitsch und die Gören brüllten dazu, das Wandern ist des Müllers Lust. Den Negern schien die Leiche lebendig zu werden, als die Bogenlampen zischend aufgingen. Hätte Bulwig sie nicht gehalten, wären sie vor Angst ausgerissen. Schwitzend legten sie 10.000 Mark auf den Ladentisch. Häberle sagte ihnen gewichtig beim Hinausgehen: Sie sollen eine phänomenale neue Religion haben. Poschatzer ballte sich im roten Clubsessel. Über ihm stierte eine gefirnisste, verquollene Madonna von Bellini, die vor 2 Jahren entstanden war. Um ihn sakrale Gegenstände, auf einem Altar lag das Hauptbuch. Er hatte Geld in allen möglichen rentablen Unternehmungen fluktuieren, das arbeitete von selbst, nur durfte man keinen Gedanken haben, sonst war Pleite im Anzug. Das war klar. Bis jetzt hatte er es mit der todsicheren, brutalen Idiotie geschafft. Aber diese Summen, die in Bordellen staken, in südamerikanischen Republiken putschten, Arbeiter in Kohlenwerken ertrinken ließen, mussten gesammelt werden, um Widerstandskraft zu besitzen. Er war gerade beim Absetzen seiner Werte. Die luxuriösen Bordells auf Chios hatte er bereits der Internationalen Friedensgesellschaft zur Lösung der Balkanfrage mit gutem Profit verkauft. Die Republik Perkedo musste er allerdings ohne nennenswerten Gewinn Brasilien einverleiben. Und vor seinen Augen stand eine Negerrevolte, veranlasst durch protestantische Missionare, die eine unsägliche Langeweile verbreitet hatten. In wenigen Tagen wird er seine verschiedenen Zeitungen losschlagen, die mächtig hochgepeitscht waren durch Schlagwort und Sentimentalitäten. Und er entließ gnädig die Meinung und den Abend seiner Mitbürger. Aber dann... Wie alles behalten, ohne Geldwerte hereinzustecken? Wie ohne Konkurrenz zu machen, die Arbeit und die Hetz der anderen Spekulanten entwerten? Da musste ein Gedanke kommen. Und gerade sowas hatte er infolge richtiger Selbsterziehung zugunsten der Geschäfte sich schon längst abgewöhnt. Ein Diener, sein Knicke, meldete Häberle. Eine kritzlige Handschrift auf einem abgerissenen Blockzettel war die Visitenkarte. Poschatzer nickte, denn er nahm jeden an, konnte man doch immer was erfahren. Wie viel Geschäfte und keine kleinen hatte er schon mit Hausierern gemacht. Erst letzthin sein großer Krüppelimport aus den Balkanländern nach Amerika. Er schaffte alle interessant Angeschossenen von da rüber, aber er wusste noch nicht genau, welche Sekte am wohltätigsten war. Das hatte er von Damosch, der dafür ein Hemd, 50 Pfennig und einen abgebrannten Pantoffel bekam. Später allerdings hatte er ihm mal 50 Mark geschickt. Häberle trat ein. Häberle. Sehr angenehm. Wissen Sie, dass Ihr Geld bei Bulwig zum Teufel ist? Warum sprang Poschatzer auf? Weil er so viel hat, dass er nie zu bezahlen braucht. Und übrigens, in 14 Tagen werden die übrigen Werte entwertet sein. Was? Wieso? Häberle zeigte die 10.000-Mark-Scheine. Die hat Bulwig in einer halben Minute verdient. Die Stunde hat 120 halbe Minuten, der Geschäftstag mehr als 1.200. Rechnen Sie sich's aus. Können Sie damit? Mein Gott, Mensch. Kind. Liebling. Kaiser. Wie macht ihr das? Geben Sie mir zunächst einen Scheck von 150.000 Mark als geringfügige Sicherheit für unsere Idee. Nur eine Kleinigkeit für Sie. Poschatzer zeichnete mit allen möglichen Kautelen, sodass er mehr als gesichert war. Wie machen Sie es? Wir gründen ein Welthaus für Religion. Johann Sekt, ich zeichne 50 Millionen. Ich zeichne alles. Der Herr meiner Väter sei gepriesen. Schemar Israel. Und... wie machen Sie es? Wir importieren Religionen für alle Bedürfnisse. Konkurrenz gibt's nicht. Wir entwerten mit der Askese alle Gelder. Wir erobern... Nein! Ist die Rache! Schrie Poschatzer. Sie fielen in die rotglühenden Sessel zurück. Johann schlürfte den blau eingelaufenen Sekt ein. Sie erholten sich, schwangen im Porte gleich Rauchopfern angenehm und wohlig. Poschatzer stöhnte... Ach, Gete. Und er war von meinen Wursthänden. Häberle knirschte. Oh, diese Eroberung muss ertragen werden. Ein Billett nach China. Billett. Reicht damit. Man holte Krokodillederkoffer, 8 Schneider, 2 Reiseautomobile, Cakes. In 4 Stunden ging der Zug nach Peking. Es war keine Zeit zu verlieren. Die Schneider rasten, das Auto schnellte, der Zug fuhr in das Reich der Mitte. Fast weinend stand der dicke Poschatzer allein auf dem Perron, Glas und Licht begleitet. Er fuhr nach Haus, um zu warten. Der Gedanke reiste nach Peking. Man trat in das Esszimmer, das mit byzantinischen Patentmöbeln ausgestattet war. Beim 5. Gang erhob sich Jakob Häberle, um den Toast auszubringen. Am Ende der Tafel saß ein Versuchschinese, den Häberle auf seiner Spritzfahrt aufgegriffen hatte, stumm und gleichgültig einzelne Reiskörner kaunt. Presse, Finanz, Bullwig, alle saßen gespannt da. Wohin will dies alles? Welche inneren Süchte hetzen uns? Wir wussten es bisher nicht. Diese anscheinend so lebendige Stadt, die unter den Bogenlampen liegt, ist mit Toten angefüllt. Alle Precht eurer Hände, jegliche gemessene Geste eurer Dichter sind erstarrt und ihr wisst bald nicht mehr, wo alles Tote unterbringt. Dergleichen apostrophierte Häberle. Poschatzer erhob sich, vollgegessen und aufrichtig gerührt. Am Abend meines Lebens, das von rastloser Tätigkeit verzehrt wurde, empfand ich eine Leere. Wozu dies alles, sagte ich mir, denn es ist an mir zu bekennen. Sachlich gesprochen, meine Herren, wir bedürfen einer Religion. Dagegen gibt es keinen Einwand. Der ganze geschäftliche Betrieb hat sich dermaßen vergeistigt, er bedarf einer zentralen Macht. Unsere allmächtige Industrie produziert alles. Warum sollten wir nicht religiöse Bestrebungen produzieren? Die Kirche ist dem heutigen Apparat nicht mehr gewachsen. Sehen Sie sich Ihre Bilanz an. Wir werden nicht mit Religion arbeiten, sondern mit dem Religiösen. Nur so vermögen wir den Markt zu beherrschen. Das Volk der Denker ist dazu berufen. Das Volk der Denker kann das. Bedenken Sie, meine Herren, es war nicht immer das finanzielle Moment, das die Völker leitete. Kriege fanden statt, wo das Geld geradezu egal war. Aber wenn wir die Religion in das umklammernde Netz der Finanzierungen zulassen und börsenfähig machen, so beherrschen wir alles. Wir haben diese sodann zu einer Finanzoperation ersten Ranges umgewandelt. Unsere Vormachtstellung wird niemals erschüttert werden, wenn wir der Menschheit die inneren Werte prägen und verabreichen. Die Religionen sind nicht am Absterben, lediglich ihre Aufsichtsräte. Jene leiden darunter, dass sie von veralteten Organisationen gemanagt werden, dass sie dem modernen Betrieb nicht angepasst sind. Ja, zunächst wird es naturgemäß schwierig sein, die gesunkenen religiösen Werte stark zu machen. Drum wenden wir uns bei Beginn unseres Unternehmens nicht an die religiösen Empfindungen, die gänzlich brach und unbeschäftigt niederliegen. Die Kunst und der ganze technische Apparat werden dem Unternehmen dienstbar gemacht. Ein provisorisches Haus ist errichtet. Die Büros befinden sich im alten Liskoschen Palais, das mit jedem Komfort ausgestattet wurde. Ich ersuche die Herrschaften, sich in 3 Wochen von der Prosperität des Unternehmens in unserem Festspielhaus zu überzeugen. Meine geehrten Gäste, trinken Sie mit mir auf das neue Unternehmen. Die GmbH für religiöse Gründungen, sie lebe hoch, hoch, hoch. Aus verquollenen Kehlen knurrte man hoch, hoch, hoch. Die beiden Gebrüder Süßknorpel stießen sich in die Seiten. Wir kaufen Kuxen. Und Weizen ist auch fest. Aber der dicke Bankier Blumentraum rief... Die Ideale müssen zur Börse zugelassen werden. Mein Herr, sagte zu Poschatzer der dünne Zeitungsmagnat Bien. Sie müssen inserieren. Sie brauchen ein Organ. Morgen früh haben Sie die Kalkulation. Ein Häuserschieber hatte inzwischen Poschatzer ein Theater mit Riesenrestaurant verkauft. Diese Pleiten wollte er endlich loswerden. Er verlangte nicht viel. Poschatzer kaufte billig. Ein Dekorationsfabrikant rief ihm zu. Sie brauchen einen neuen Stil. Ein Architekt bat um Massenbestellung von Kathedralen. Die Reporter telefonierten. Vereinfachte Kunstgewerblerinnen, lineare Nackttänzerinnen, Theaterfriseure, alles rief an. Denn in dieser Nacht standen Lichtreklamen über der Stadt. Wo schaue ich Religion? Oder zeichnen Sie Aktien der GFRG? Denn an diesem Abend waren Inserate erschienen wie gesucht stilvolle Kunstgewerblerinnen, Van der Velde verbeten, monatlich 30 Mark. Nackttänzerinnen, nur künstlerisch. Danken zwecklos. Monatlich von 20 Mark aufwärts. Interessante Hysterika A 10 Mark. Mit Krämpfen 15 Mark. Welche blau anlaufen 20 Mark. Nur Angebote großen Stils finden Berücksichtigung. Inserate wie neuer Architekturstil gesucht. Pantomimen religiösen Inhalts abzugeben bei zahle die höchsten Preise. Hymnendichter, georgischer Couleur, 24, gesucht. Pro Abend 3 Mark. Solche älterer Richtungen, 1 Mark pro Abend. Erreichen Sie den ersehnten Zustand durch Pilül-Ekstatik. Hypnotiseure, die erfolgreich tätig waren. Medien, Schlaftänzerinnen. Traummalerinnen, Schlafwandler, Veitstänzer sowie einschlägiges melde sich bei. Fakire, Feuerfresser, Degenschlucker, the fakie of the world, amerikanische Philosophen, Monisten verboten, religiös Wahnsinnige gesucht. Ein Posten Azteken. Und da oben fraß man, während die letzten päpstlichen Kastraten Palestrina sangen und auf die Mayonnaisen schielten. Der Chinese, ein Brahmane und ähnliche zeigten zwischen den Gängen Proben religiöser Technik. Das Dinner war zu Ende. Jeder der Anwesenden hatte inzwischen sich seinen Plan zurechtgelegt und war überzeugt, dass er den übrigen Rest von Bagage schon reinlegen werde. Schnäpse und Zigarren wurden in einer Krypta serviert. Die Fenster des langen Hauses gingen auf den platt ausgestreckten Platz. Spärlich behaarte oder verwirrt verschmutzte Schädel hingen über das verbrannte geringe Gras. Nüchtern rollte der Himmel, unbemüht, eine Farbe den erstarrten Augen vorzusetzen. Ich bin in zwei gerissen. Man hat mich hinausgeschmissen. Aus dem süßen Gnadenstuhl. Gebete klemmen mir die Schläfe und meine Sünde legt mir Eis ins Blut. Wenn mir mein Volk einmal eins muss auferstehen und ich zur Schule kann gehen, und sitzen auf des Herzens Bank, wo mein Geist ist abgereist in einem dunklen Wagen. Gezweig und Stern zum Dank. Das Auto Häberles pannte. Zum ersten Mal dachte er, seit er im Stinkwagen der Hetz saß. Man muss Irre einsammeln, den Irrsinn in den gehetzten Spekulanten wecken, die die Fähigkeit der verirrten Seele vergaßen oder sie nur in Poker und Unterschlagung noch finden. Ich nehme diese Menschen, um die Banausen anzustecken. Ein Irrer kam spazieren. auf Häberle geradezu. Den ängstigte das, denn er wusste nicht, wohin der Mann mit seiner Seele ginge. Er stieg rasch in den Wagen. Der Vogelköpfige frug schmalkehlig: Welche Zeit tragen Sie in Ihrem Kleid? Viva Descartes, Ordner meiner nervigen Koordinate. Schönes Wetter, nicht? Meinte Häberle. Eine reinliche Gleichung, geschätzter. Trefflich präpariert. Aber hüten sich vor X. Herr, bewahre mich, das Infinitesimale ist weitläufig, mein Herr. Es geht über den langen Korridor in die kleine Kammer mit den Wasserfällen Niagara, Baedeker, Nirvana, Verkündigung mal null. Das macht nichts. Wie viel zahlt man für Sie? Eine Brezel, die in sich zurückkehrt, geehrter Herr, ist zuverlässiger als diese langen Nächte, die nicht wiederkommen sollen und sehr weit hinausgehen an so vielen Fenstern vorbei. Brezeln sind so treu wie der Hund, der meine Beine anfiel. Eine Frau flatterte heran. Hinter ihr hüpfte eine Alte. Sie will mich in ihren hohlen Zahn nehmen. Hoch, lieber Herr Jesus. Ah, aber der hat keine Goldkrone. Und ich bin doch die Himmelskönigin von Pirna. Und hab ihn in Schmerzen geboren, verlor dabei den Mann, wie mir das Blut ran, wie verloren aus den Poren. Nee, man soll keinen Jesus gebären, der will mich nun nicht ernähren. Die Flatternde sprang aufs Auto und sie fuhr los. Der Schmalkehlige sprang auf, hielt dem wehrenden Häberle die Hände mit irrsinniger Kraft. Der Chauffeur, der vor dem Motor stand, war totgefahren. Welche Kraft, welch Schicksal steckt in den Irren, dachte Häberle. Man wurde gegen die Anstalt geschleudert, das Auto war hin. Häberle kam gut davon. Die Himmelskönigin aus Pirna war rechtzeitig abgesprungen und lag verschlagen auf dem Pflaster. Wächter und Ärzte rannten paddelnd, geschnellt im Tariftempo heran. Irre schrien und versuchten aus dem Fenster zu springen. Die Flatternde stöhnte. Och, und doch zerbrach ich den Satan, mein Kleiner. Das macht nichts. Ich lasse ein neues Auto mit Chauffeur kommen. Haben Sie Telefon? Man muss nach den Kranken sehen. Die in der dritten Klasse sind die aufgeregtesten. Aber warum behalten Sie die? Wäre sie ganz gern los. Sind aber ein paar Interessante darunter. Ein ganz gutes Material. Haben Sie religiös Wahnsinnige? Der Direktor lächelte nachsichtig. Ja. Die Fremden interessieren sich immer für diese Leute. Dabei sind sie langweilig, belästigen mit ihrem Singen. Einige muss man noch künstlich ernähren. Aber verkaufen Sie sie doch. Misstrauisch erstaunt sah ihn der Arzt an. Dann winkte er zwei Wärtern. Mein Herr, sagte er, seien Sie überzeugt, dass Sie vorläufig dieses Haus nicht verlassen. Ich habe genügend Gründe anzunehmen, Sie sind der Großfürst Wladimir, der mit dem Chauffeur aus der Anstalt des Geheimrats Plürkens floh. Mein Herr, fauchte Häberle blass und zog einen Browning. Zugleich packten ihn sechs geübte Arme und zogen ihn ins Haus. Häberle wehrte sich strampelnd, man hielt ihn, da schrie er auf. Eine Schlafwandlerin, die unbemerkt auf dem Dachfirst balancierte, fiel hinab. Man schloss die Türen. Häberle schrie, er biss sich in die fuchtelnde Hand. Ein Arzt kam. Ah, Saubande! Stöhnte er. Ich wollte ein schlankes Geschäft machen, den Markt umwerfen. Mensch, Sie laden den Hass eines Weltrasses auf sich! Brüllte er den Arzt an, dessen Ruhe ihn erregte. Gewiss. Können Sie das ertragen? Ich werde eine Inquisition einrichten, verhieß Häberle kühl. Gestatten Sie, Ihren Puls zu fühlen. Häberle pulste wüst. Für jeden Herzschlag will ich Sie rosenkranzen lassen, bis Sie abklappern. Fakieren werde ich Sie auf meiner Mutter Kochmaschine. Er röchelte und sein Herz jagte in den Hals. Der Arzt untersuchte ihn. In welcher Klasse wünschen Sie untergebracht zu werden? Für mich gibt's keine Klassen. Ich will euch vertrasten. Ziehen Sie sich aus. Sie Schwein! Grölte der gebäumte Häberle. Immer diese Perversionen. Sowas, auch eine Wissenschaft. Ne? Riechen Sie die Seele im Achselschweiß. Verrückt kann man werden. Aber nicht so kläglich wie Sie, rizinushaltiger Pinzettenfritze. Der Arzt beklopfte den Rücken. Häberle wurde ruhig und sagte... Ein kranker Mensch ist schwer zu bewerten. Verstauen Sie mich in die dritte und geben Sie mir Lektüre. Ruhen Sie etwas. Königliche Hoheit, bat der Arzt, gerührt von der vollendeten Demokratie des kranken Russen. Nur mystisch, so in der Kontemplation. Geben Sie mir Kant zu lesen, wenn ich nicht platzen soll. Königliche Hoheit wurde in die dritte Klasse gebracht. Auf einem Bett saß ein Magerer in Drillighosen. Häberle las Kant, den er nicht verstund. Dies brachte ihn zur Raserei, denn er hatte noch nie ein Buch begriffen. Bettdecken, ihr verdeckt mich nicht, denn die Sonne ging verloren, liegt im Hauptbuch aufgeschlagen. Fremde Seele sinke in den Magen. Bringe mir ein neues Licht, das sich meinem dünnen Blute mischt. Ewig schenkt man mir nur Bäder. Borge eine Flamme mir für mein Blattgeeder. Heiz mein Bruder mich noch mehr. Leg dich in mein Bett, wärme mir die Sohlen, doch verstohlen. Wolken trennen uns. Wir sehen nicht mehr. Gib mir, Abend, deine Hand. Lege mich ins dunkle Land. Häberle versuchte verführt einen neuen Schieber. Er tänzelte. Welche sichere Aktie ist die Seele? Ich kann auch keine Verse machen, bin also nicht verrückt. Wie willst du deinen Menschen finden und gewinnen? Häberle erklärte... Es ist ein fundamentaler Irrtum, dass man mit Geld statt mit der Grundkraft der Seele spekuliert. Der Irre erwiderte... Sie befinden sich in einem Etablissement, wo nur mit Seele gearbeitet und verdient wird. Allerdings mit Pensionierter. Der Irre öffnete das Fenster und legte sich dünn in den Nachthimmel. Die Hände streckte er umarmend hinaus. Hören Sie die Stimmen, die in uns rinnen, sich in den Mund schmiegen, hineinbiegen? Häberle murmelte. Die Süchte nach der Aktie steigen. Jeder wird sich neigen. Herr, was sagen Sie mir das? Ich gebe Ihnen das Beste, womit ich einem Unwissenden dienen kann. Die Sterne sickerten verlockt und bezaubert in das jähe Geviert des Fensters. Der Irre pfiff und zwitscherte. Jede Minute ist größer als diese Entfernung. Ich kann mit dir den Raum durchschweifen, doch die Minute wanderst du nicht zurück. Größen sind doch nur so groß, als wir sie sehen. Die Perspektive ist wahr, die Wissenschaft Täuschung. Der Irre ist der vollendete Wissenschaftler. Weil ich dies behaupte und dagegen mein Hirn einsetze, hält man mich hier. Der Wissenschaftler ist irr, denn er sucht die Wahrheit. Ihr verschuldet das, mesquine Sterne. Ich glaube meinen Augen und so habe ich euch in Gewalt. Hier nahm ich dich auf den kleinen Finger, verdammte Venus. Er hielt seinen kleinen Finger in den flackernden Strahl des Sterns. Ganz nah, von schwerem Gewicht, mir aber körperlos und nur dürftiger Beleuchtungsversuch. Was bist du wert, mein kleines Gefühl? Oh, Pilulunaire! Sagen Sie, wer hat Ihnen Ihre Seele genommen? Frug Häberle neugierig zudringlich. War es recht? Fuchtelte der Irre. Man respektierte mich nicht und fing mich ein. Was wäre von mir übrig geblieben, wenn ich mich gewehrt hätte und womit? Ich biss, das half nicht. Die Kerle ließen mich nicht ran und wenn, trugen sie Fausthandschuhe. Dann nahm ich den Kopf und rannte gegen die Wand. Auch dieser Protest misslang. Zuletzt nahm ich das Hirn und dachte andersrum, um nicht auf den hier im Blödsinn zu kommen. Und damit ging's trotz der Dauerbäder. Wissen Sie, das war andauernde Notwehr, weiter nichts. Wenn man mich nicht mehr bedrängt, werde ich mich äußern. Man hat mir nur nachzugeben, zu gehorchen. Durch Gehorsam wird man verstehen lernen. Ich werde die Gewalt nämlich an mich nehmen. Recht so, erwiderte Häberle. Und was werden Sie tun? Ich werde dieses Museum in die Luft sprengen. Bitte nicht vorher, als bis ich mich entferne. Ich werde meine Kameraden aufrufen. Wir werden verkündigen. Auf Proteste lassen wir uns nicht ein. Unser Protest besteht aus Dynamit. Aber Ihre Lehre... Habe ich nicht. Wir verlangen nur das Monopol des Seelenraubs auf einige Zeit. Ich werde Kaiser von Seele. Kommen Sie, Kleiner, ich will Sie zeigen. Häberle näherte sich ihm neugierig. Ich werde auf die Seelen der Irren spekulieren. Ich werde die Vernunft auf Beige setzen. Ich werde die Kirche ruinieren, den Herrn Kinder glauben, indem ich ihn zum gespielten Börsenobjekt mache. Bruder! Stürzte Häberle zu Boden. Ich gehöre mit Recht hierher. Ich werde dir einen Kapitalisten schicken. Seien wir still, flüsterte der Irre. Der Mond ist unruhig geworden. Seelen klitschen von den Wolken ab. Meine Hoffnung, Grab, schwimmt in tiefe Wolkenwatte. Seelenapotheke gibt Rabatte. Niedersteigt der Sterne Taxe, das bedrängte Seele wachse. Und die Lehre wird bewertet, die die Welt die Menschen locht. Sterne stürzen, die ihr je verklärtet. Meere trocknen ausgekocht, Wälder ungefühlt verdorren, Himmel fallen aus den Wolken, Erd wird Schaum und ist gebrochen. Und der Mensch wird umgemolken. Häuser brennen Schamrot auf. Straßen ziehen ihre Wege. Lichter löschen, Gashahn schweigt, damit auch die Koksbeträge. Nackt entgleiten wir dem Haus, ganz Gefühl und gänzlich Wissen. Seele fährt zur Haut heraus, wird zur Ose aufgerissen. Welche Nationalhymne! Zitterte Häberle vor Erregung und stürzte sich auf den Irren. Konkurrenz! Schrie er. Hier ist nur für einen Platz. Wir sind dritter Klasse, also zu zweien. Ich sehe, Sie ertragen meinen Gedanken nicht! Und hieb ihm eine mächtige ins wackelnde Gebiss, sodass einige Vorderzähne dem blutenden Maul entwichen. Häberle schlug in Schmerzen auf den Mann los, der sich nicht mehr wehrte. Der Irre lachte, wusste er doch, dass er den Neuling durch seine Gedanken besiegt habe und ließ sich schlagen, bis der müde wurde. Er begriff, der Neue hatte seinen Anfall. Dann läutete er dem Wärter, damit der am Boden wälzende sich nicht verletzte. Häberle schrie: Lasst mich raus! Ich bin bei der Konkurrenz! Dazu bin ich nicht verpflichtet! Das halte ich nicht aus! Das bricht mich um! Man zog ihm die Jacke an. Später brachte man ihn ins Dauerbad. Da saß nebenan der Irre, den der Anfall Häberles erregt und angesteckt hatte. Bruder, flüsterte der Irre, du hast mich krank gemacht. Ich sah dich und wurde krank. So lieben wir uns. Oh Gott, stöhnte Häberle. Der Verstand ist mir ausgeblutet. Haltet mir das Hirn fest. Mörder. Ruhig, flüsterte der Irre durch einen Spalt der Holzwand. Mut, das Hirn zu verlieren. Ich nehme dich in meine Blutarme. Ich lehre dich. Ich führe dich hinaus, mein Kind. Häberle sang: Ich ertränk euch ungekaufte Seelen, müsset euch vermählen steigender Flut. O Bombardon der Badewanne, brülle mich aus, entflamme mit tiefen Fluten ganz bezwungener Maße. Den Schmerz. Na, was macht er jetzt? Frug ein bebrillter Arzt. Er singt. Also normale Paranoia. War vorauszusehen. Stecken Sie ihn wieder zu seinem alten Nachbarn. Um 2 Untersuchungen. Man brachte den Erschöpften ins alte Zimmer. Die Literaten kauerten noch gekrümmter in den Sofas des Cafés. Sie streckten gierig die gepflegten Köpfchen über Häuser und Dächer in den Kosmos. Der Häberle gründet eine neue Richtung, tippte einer an. Gesellschaft für Industriemystik. Der Knabe muss zu Geld gekommen sein, man sieht ihn nicht mehr. Emanuela linierte sich sensibel ins Café. Madame, sagte der Spezialdämoniker, erzählen Sie. Häberle, damit ist nichts. Kinder, wir müssen also eine Gegengruppe gründen. Man vertiefte sich in ein Zeitschriftenprojekt, da man sonst keinen Gedanken aufzubringen vermochte. Die Maler hatten etwas mehr gehört. Bei einem Kunsthändler war nach kirchlichen Bildern, monumentalen Schinken gefragt worden. Eine neue Kunst müssen wir machen. Mehr Gotik, Kinder. Die Impressionisten werden das nicht überstehen. Jetzt fängt's mit dem Tektonischen an. Man muss Cézanne monumentalisieren. Man muss uns jetzt kaufen, erklärte Radinsky. Die Idee wird durchdringen. Was kann Häberle ohne uns machen? Man brach auf und begab sich entschlossen nach Hause, eine neue Richtung zu malen. Wissen Sie, die Mystik meines tiefen Gelbs, die Komplementärfarbe wird siegen. Aber kein Linienschmus, alles plastisch. Meierstein. Die Literaten waren sich klar, man musste an Poschatzer herankommen. Häberle, dieser kleine Ableger, sollte das Rennen laufen. Lächerlich, der Plagiateur. Zunächst musste man polemisieren, natürlich in Blättern der alten Richtung, um in die neue dann gewinnbringend einzukriechen. Man trennte sich, damit jeder die Situation bedenke. Nackt plätschert das Kind. Armut wird es begreifen. Werde zu nichts, vergesse und erstehe und alles Anfangskraft wird in dir. Kleiner schreiender Poseidon, werde des Elements gewohnt. Komm dann zu mir. Häberle war ruhig geworden. Er hörte dem Irren zu, der ihn vieles lehren konnte. Denn er sah ein, dass er in diesen faulen Zeiten, die schon alles geschluckt und abgewertet hatten, nur mit dem kompletten Irrsinn durchdringen werde. Den begriff man doch nicht so rasch. Der war noch nicht lanciert. Man müsste die Strohköpfe mit kräftigeren Mitteln vergiften. Mit einer Sache, die eben eo ipso unbegreiflich war. Aber er musste heraus. Denn die Literaten werden bei Poschatzer eindringen, der nicht merken darf, dass Häberle nur ein Exemplar einer ungemein zahlreichen Gattung sei. Aber wie Poschatzer unschädlich machen, dass er keine Dummheiten begehe? Am besten, man bringt ihn ins Irrenhaus. Häberle wird frei und hat die ganze Sache in den Fingern. Poschatzer ist dann abhängig. Einer muss das immer sein. Jetzt war es Häberle. Einmal sollte es merkwürdigerweise der sein, der nicht die Idee hatte. Er schrieb: Sehr geehrter Herr, glänzender Erfolg, ich bin im Begriff, ganze Irrenhäuser, vor allem Somnambule und religiös Irrsinnige, zu billigsten Preisen aufzukaufen. Kommen Sie sofort zum Abschluss des Ankaufs. Häberle ging gelassen mit dem Wärter in die Sprechstunde des Arztes. Wie geht's? Danke, gut, erwiderte Häberle. Aber wir müssen nun ernsthaft reden. Wissen Sie, mein bester Freund, um den dreht sich die Geschichte. Der ist verrückt. Ich entrierte auf Gefahr meiner Freiheit aus Liebe zu ihm den ganzen Blödsinn. Er ist nämlich verrückt. Sie werden sehen, er wird mich noch heute besuchen. Nur so konnte ich ihn in eine Anstalt bringen. Na, mein Lieber, ob das stimmt? Sie werden ja sehen. Ich spreche nicht weiter, sonst halten Sie mich wieder für verrückt. Bitte, ja, untersuchen Sie mich, ob Sie außer nervösen Symptomen, die jeder hat, irgendetwas bei mir finden. Allerdings, die Sache regte mich etwas auf, da ich sehr überarbeitet bin. Der Arzt besah sich die Zunge, er untersuchte das Herz, er beschaute die Augen, er beklopfte die Knie, er machte eine Blutuntersuchung. Es war nichts zu finden. Sagte ich doch gleich. Wissen Sie, die Sache mit meinem besten Freund hat mir nicht schlecht zugesetzt. Immer mit einem Kranken zusammen zu sein. Der Arzt schaute das Opfer erstaunt an. Wir werden sehen. Bewahrheiten sich Ihre Angaben, so werden Sie natürlich gleich entlassen. Der Arzt fürchtete schon. Aber Sie machen uns wegen Freiheitsberaubung keine Geschichten. Das wird ganz von Ihrem Benehmen abhängen. Adieu. Er besprach sich mit dem Irren. Junge, du wirst ein neues Brüderchen bekommen. Das gibt gute Gesellschaft. Poschatzer tutete an. Dick und rücksichtslos stürzte er in das Zimmer des Arztes. Warten Sie, bitte, draußen. Ich habe keine Zeit. Geschäft muss gleich abgeschlossen werden. Muss mir hier noch das Kloster kaufen. Aha, das ist mein Mann, sagte sich der Arzt. Also die Irren haben Sie uns verkauft. Gewiss, erwiderte man klingelnd. Aber dass Sie mir keine anderen Sorten als Religiöse einschmuggeln. Ja, höchstens doch ein paar Epileptiker. Wann können Sie transportiert werden? Geht's ohne Überwachung? Ich hoffe, sagte der Arzt. Zugleich packten Poschatzer kräftige Arme. Er schlug um sich. Ich lasse Sie verklatschen! Bande! Er schäumte. Man brachte den entrüsteten Mitbürger in eine Tobsuchtszelle. Häberle hatte hinter der Tür zugehört. Nun, Herr Doktor, na, hatte ich recht? Sie sind entlassen. Was habe ich zu bezahlen? Bitte, nichts. Da Sie irrtümlicherweise festgehalten wurden. Das Direktorium kam und entschuldigte sich, von Opfermut murmelnd, von unzulänglicher Wissenschaft triefend. Häberle sauste auf Poschatzers Auto zur Anstalt hinaus. Er vergaß nicht, dem Direktor einzuschärfen, er dürfte nichts von seinem Opfer dem Kranken erzählen, sonst könne er für die Folgen einen Prozess und so weiter nicht bürgen. Die Aktien des Unternehmens stürzten. Das wollte Häberle. So war eine Konkurrenz nicht zu befürchten. Niemand wird sich an der Sache mehr die Finger verbrennen wollen. Zugleich hatte man ja die anderen Papiere stark selbst gekauft und verdiente. Bulwigs Särge faulten. Die neue Richtung war gefährdet. Die Impressionisten stiegen mit den Kohlenpreisen. Die Kirchen fielen im Terrainwert, da keine Aussicht mehr war, sie zu Theatern, Kientöppen, Warenhäusern umzumanagen. Poschatzer ernannte ihn von der Anstalt aus zum selbstständigen Generaldirektor. Der fühlte sich recht wohl, da er an seiner Internierung nur verdiente. Im Übrigen machten ihm die ulkigen Käuze in der Anstalt Spaß. So hatte er sich noch nie amüsiert. Ich lebe in einem permanenten Witzblatt. Zu einem Selbstmordversuch zuzusehen, wie das ulkig ist und was die Kerle für eine Energie haben. 6-mal hängt sich so einer auf, bis die Transaktion glückt. Toller Junge. Häberle fuhr zum Papst, um ihm klarzumachen, dass er ihn gerettet habe. Er wurde gesegnet und erfuhr eine Menge Dinge, die ihm sehr nützen konnten. Dem Retter der Kirche wurde die Heiligsprechung zugesagt, wenn er sterbe. Er ließ die Gespräche durch das Zwerggrammophon aufnehmen, um die Leute zu kompromittieren. Keiner merkte den Zauber in der Rocktasche. Häberles Bosheit war groß. Aber er bekam Gewissensbisse und überlegte, ob er sterben solle. Aber ob die Sache mit der Heiligkeit dann funktionierte? Er überlegte sich das und schickte pünktlich die Raten für Poschatzer in die Anstalt. Natürlich 3. Klasse, damit der Gute an andere Zeiten erinnert werde. Er war nämlich auf Betreiben der Anstalt Poschatzers Vormund geworden. In Rom war seines Bleibens nicht lange. Er führte mit dem Quirinal noch einige unverbindliche Besprechungen, die Kirche aufzukaufen. Man traute ihm jedoch nicht. Die hirnlosen Diplomaten vertrauten der Zeit, die alles heile. Außerdem, die Kirche abzuschaffen, dann war's 5 Minuten später doch mit dem Staat aus. Und von dem Schwindel lebte man. Immerhin verlieh man ihm einen Orden, der die Pazifizierung der Schwarzen und eine Forschungsreise auf eigene Kosten zugesagt hatte. Poschatzer wurde die Sache zu dumm. Die Sache sollte endlich angehen. Man revolutionierte die Irren, die die Anstalt in Brand steckten, und in 50 Autos überfuhr er mit seinen Insassen die Nacht und ihre Passanten. Er kam in die Stadt, man ließ die aufgekauften und entsprungenen Irren einfach in den Straßen herumlaufen, in den Gaststuben sitzen, in Theater und Bordells gehen. Die Stadt wurde ungemein nervös. Irre stürzten auf die Bühne, zündeten die Kulissen an und ein Mönch auf der Galerie predigte Buße. Das zog. Gnade ist Ecke des spitzen Himmels. Gnade ist Luft ohne Kotgeruch. Gnade ist eine Decke des Winters. Gnade ist krank sein. Irre stürzten in Bordells und rissen die Männer von den Frauen herunter. Die Menschen umstanden schauernd die schreienden Ausgehungerten, die wie Halbgötter nicht von den Frauen ließen. Die Neger wurden aus den Boudoirs verjagt und die Irren schrien, die Arme hochwerfend in den gestickten Kissen. Dutzendweise stürzten sie sich aus den Fenstern der Schlafzimmer. Die feinen Damen wurden gelyncht, das Volk vergewaltigte die Leichen. Ein anderer Typ wurde losgelassen auf die derangierte Stadt. Unsichere Allmenschen gingen spazieren, Kranke, die die Leute auf der Straße weinend baten, ihren Flöhen das Leben zu schenken, die sie predigend und schreiend dem Volk aus den Hosen zogen. Die erregte Schamlosigkeit schlich umher und auf den Straßen saßen ruhige Chinesen, kontemplativ lächelnd, niemandem antwortend und ungemein verwirrend. Jetzt war es an der Zeit, kräftiger einzusetzen. Poschatzer hatte auf die Kirchen Hypotheken genommen. Er zog sie zurück. An dem denkwürdigen Sonntag, dem Sonntag der 1000 Monstranzen, ließ er die Kirchen pfänden. Während des Gottesdienstes drangen seine Gerichtsvollzieher in die Reliquiarkammern und zogen vor der erstaunten Gemeinde den Priestern die Chormäntel vom Leibe, die nunmehr in Unterhosen dastanden. Die Kirche war verloren und man schimpfte auf ihre Unsolidität und die Schamlosigkeit der Chorbuben. Vor den konsternierten Gemeinden erschienen mit betäubender Selbstverständlichkeit chinesische Geistliche und bezauberten die Versammelten durch ihre gänzlich unverständlichen Worte und Litaneien. In einer Faustaufführung brachen Stürme der Wut los, als man zitierte: Im Anfang war die Tat. Dies die Wirkung schlafender Fakire. Das Publikum brachte sich gern kleine Nägel bei, natürlich öffentlich. Ein Journal veranstaltete Preisausschreiben für den am meisten Gespickten. Man eröffnete die religiösen Theater für Wollust, für Askese. Dilettanten mögen diese Theater beschreiben. Emanuela und Bulwig begannen die sakralen Umarmungen. Den Anwesenden wurde schlecht. Man blieb ruhig, trotz mehrmals versagender Beleuchtung. Jedoch engagierte Kurtisanen und Zuhälter rissen dem Publikum die Kleider herunter und vergewaltigten es. Man hatte begonnen und tobte. Frauen bekamen Weinkrämpfe und die Arme der Männer bluteten. Irre sangen. Man spielte laszive Pantomimen. Frauen und Männer stürmten die Bühne. Die Schauspieler wurden in Fetzen gerissen. Auf die Aktrisen regneten Brillanten. Man brachte Sekt. Zwei Mädchen, die man von der Straße hereingezogen hatte, flüchteten auf den Schnürboden. Ihre widerstrebenden Mütter wurden massakriert. Einige töteten sich. Man kastrierte bereits, um zu anderen Rasereien überzugehen. Man hatte die Mädchen entdeckt. Eine Frau stürzte sich auf sie. Diese guten Menschen sprangen vom Schnürboden und langten als schleimige Masche unten an. In bodenloser Scham, verstört und aus allen Fugen gerissen, stierten sich die Versammelten an. Man trank, um die schleimige Masse nicht zu sehen. Frauen, zur Besinnung gekommen, erdolchten sich mit ihren Hutnadeln. Die Sonne strahlte in der Apsis. Und nackt flüchteten die Menschen auf die Straße. Die Irren und Raudis verfolgten sie. Man durchstach, man schleppte Eisenketten, man blieb tagelang und fastete. Einige gemietete Proletarier leisteten Unmenschliches. Man schwieg tagelang und bestarrte eine Glühbirne. Diese verlosch. Die Leute hatten für ihre unendliche Konzentration kein Objekt mehr. Sie langweilten sich. Sie bedurften der gegenseitigen Auslösung. Sie stürzten aufeinander los. Sie beschenkten sich mit Geschlechtskrankheiten. Verseuchte Mischlinge arbeiteten darin en gros. Seuchen trafen die Menschen. Kapitalisten zogen die Askese vor, Proletarier die Wollust. Man erwartete einen Weltuntergang. Die Propheten hüpften klagend aus allen Winkeln aus dem Pflaster heraus. Die Weine gingen zu Ende, da Missernte war und die Provinzler, die von der letzten Sensation vernommen hatten, in banaler Weise wegtranken. Streikunruhen begannen. Man aß nicht mehr, man trank kein Wasser mehr. Was die Menschen brauchten, nahmen sie sich. Immer war für sie etwas bereitgestellt, drum arbeiteten sie nicht mehr. Aber immer war zu wenig. Drum brach man in fremde Häuser ein, raubte und erschlug die sich wehrenden Besitzer. Militär war nicht da. Es hatte die entlegenen Übungsplätze bezogen, um fanatisch in die Kunst des Parademarsches einzudringen. Große Betriebe verlierten sofort, da sie naturgemäß spekulativer existierten. Es galt für Ehren und als Beweis großen Reichtums, bankrott zu sein. Die Pleitenden gründeten Clubs für Bankrotteure, da sie die süße Gewohnheit des Gründens, die sie am Leben erhielt, nicht entbehren konnten. Es war schwierig, in solche Clubs von Millionen Bankrotteuren aufgenommen zu werden. Entlassene Fürsten ahmten, wie immer heute, die Kaufleute nach und schlossen sich zur Vereinigung abgedankter Herrscher zusammen. Mit Recht hofften sie auf diesen heftigen Zahn der Zeit und taten nichts, außer dass sie Poschatzer ihre Reiche, die sie doch nicht besaßen, für geringe Summen, sogar für Naturalien oder Anstellungen als Repräsentanten verkauften. Poschatzer vertrastete die Reichen und versah seine präsumptiven Untertanen mit Propheten und Kulten. Europa tanzte tanzte und die Redaktionen spielten lärmend auf. Hulwig schwamm, Häberle florierte, Poschatzer thronte. Literatur gab es nicht mehr. Die Leute waren alle zu ausgezeichneten Rhapsoden infolge der permanenten Ekstase gediehen. Die Literaten kamen dem nicht nach und verlegten sich auf den Kleinhandel. Auf die Maler verzichtete man, denn man hatte in der Verzückung dutzendweise ungemein reizende Visionen und dieser Fixigkeit kam selbst der Geläufigste nicht nach. Poschatzers großer Tag war da. Er besuchte die Überreste der Börse, zwei Brownings in der Tasche und von einer Kohorte Berufsboxer bewacht. Die zur Börse nicht zugelassen, die auf der Treppe feilschten, spuckten aus. Die Makler sprangen ihm an den Hals. Die Boxeurs traten ruhig in Tätigkeit. Nach einigen Knockouts gab es keine Börse mehr. Auf der Produktenbörse hingegen wurde er tenorhaft gefeiert. Die Preise mussten steigen. Da die Fabrikation vernichtet war, wurde ungeheures Geld frei und all die Werte klingelten in Poschatzers Hosentasche. Dieser verließ fast platzend die Börse. Die Boxeurs waren bereits draußen und nichts hinderte die Kleinbürger, das nutzlose Lokal zu sprengen. An den Kandelabern hingen die Makler mit eingeschlagenem Nasenbein und verrenkten Augen wohlgeordnet. Sie hatten sich vor Pleite und Angst vor der Polizei erhängt. Poschatzer legte sich heiter auf das Sofa und sagte Häberle, jetzt ist alles mein. Häberle sagte gelassen, Sie befinden sich in einem krassen und unverzeihlichen Irrtum. Und wickelte langsam die Vormundschaftspapiere aus der Tasche, die er ihm vorsichtig von fern zeigte. Poschatzer stürzte sich auf Häberle. Jedoch die Boxeurs traten herein mit aufgekrempelten Armen, ebenso Bulwig. Poschatzer schrie, Bulwig, er will uns bestehlen, wieder einsperren. Telefonieren Sie der Polizei. Bulwig lächelte freundlich ruhig. Sie entschuldigen, ich bin Mitvormund und das Kuratel besteht zu Recht. Was für ein Sack wollen Sie? Poschatzer brach rund nieder. Niederträchtiger Lausbub, ächzte er, womit er nicht Unrecht hatte. Und ihn rührte der Schlag. Die entlassenen Arbeiter vernichteten und rochen nach Hennessy, die Seuchen grassierten. Auf den leeren, ganz wertlosen Terrains der Warenhäuser begrub man die Leichen, vorausgesetzt, man fand sie gerade auf der Straße. Die Papiere auf Ekstase, auf Seelenheil, stiegen ins Ungemessene. Häberle floss das Geld der Erde zu. Dem weinenden Papst, der 4 Tage auf seiner Treppe gewartet hatte, um die Menschen zu retten, verweigerte er ein Gespräch. Und der heilige Mann starb vor Angst, da die Ekstatiker ihn zu töten versprochen hatten. Häberle grinste. Häberle ließ die Leiche seiner Mutter in Platin fassen. Häberle wusste nicht mehr, was er sich leisten könne und blieb zu Hause. Aber die Literaten waren kalt geblieben und sehr gehässig. Da sie es beruflicherweise geübt hatten, die Leidenschaft sorgfältig zu ökonomisieren, saßen sie unbewegt im Café, zu Haufen wie Eulen auf der Stange. Emanuela kam mit derangiertem Kleid ins Café. Er hat mich hinausgeschmissen, der Feuilletonist. Und wem verdankt er alles? Doch mir. Sehr richtig. Sehr richtig, erwiderte man. Die Verschwörung begann. Man forderte die Messiasse zu Schriftstellern auf, damit ihre Weisheit bliebe. Man schickte Häberle einen gemeinschaftlich verfassten Hymnus. Häberle, um nicht verrückt zu werden vor lauter Macht, ließ sich aus Sapsche ein junges Bauernmädchen kommen. Dieser einfältigen Natur trat er staunend entgegen. Das Mädchen beherrschte ihn bald. Es bekam seine Geschäfte in die Finger. Häberle antwortete den Literaten in einem miserablen Gegenhymnus, der ihm schlecht bekam. Eines Abends besuchte er mit Katinka das Café. Lächerlicher Nichtskönner gähnten die Wände. Keiner kümmerte sich um ihn. Er wollte es ihnen zeigen und schrieb seine Gespräche mit Katinka nieder und fasste seine Memoiren ab. Die Messiasse schrieben und blamierten sich grässlich. Außerdem, keiner brauchte mehr Literatur und die Messiasse fielen ab wie blinde Hunde. Auch Häberle blamierte sich hinreichend und Katinka hieb ihm eine öffentlich runter. Er erinnerte sich Emanuelas und besuchte sie heimlich. Dort weinte er und warf in Hysterie die Vormundschaftspapiere in das Feuer. Sie ging ins Café mit ihm und erzählte. Lächelnd hörte er zu. Da sagte man leise hinter ihm, was will der Gauner jetzt noch, weil er keine Papiere mehr hat und nicht Poschatzers Erbe ist? Und sie schrieben noch die Nacht über den Fall. Häberle merkte den schaudervollen Reinfall, schnitt sich an der Garderobe etwas die Pulsadern an, aber trotz seines Rufens kam niemand und er musste sterben. Bulwig verweigerte dem Unsinnigen, der doch auch ihn um die wertvolle Vormundschaft gebracht hatte, das Begräbnis und verzog mit der Platinhülle von Frau Häberle. Katinka nahm das Bargeld, was ihren Eltern hinreichte, eine musterhafte Schweinezucht zu errichten. Ich erinnere an die geschätzten Perlowitzer Mastschweine, die auf Viehausstellungen oft mit Medaillen bedacht werden. Einige kluge Juden verkauften jetzt Getreide, gaben den Fabrikanten Kredit. Das Militär hatte inzwischen den Parademarsch erlernt und kehrte innerlich gekräftigt zurück. Man brachte die Irren in die Anstalten und die Diplomaten versammelten sich zu einer Konferenz, um die gelbe Gefahr unschädlich zu machen und teilten China auf. Jedoch, man hatte übersehen, da die Diplomaten nie nach Hause kommen, dass Europa von den Chinesen bereits erobert worden war. Die Diplomaten zogen sich ins Privatleben zurück. Es ist dies das Ende der denkwürdigen Konferenz von Fu Che U. GFRG, GmbH für religiöse Gründungen. Hörspiel nach einem Prosatext von Karl Einstein aus dem Jahr 1913 von Ulrich Gerhardt und Gisela Lerch. Erzähler Rolf Schult. Häberle Ulrich Tukur. Häberles Mutter Käthe Jenig. Poschatzer Hans Wieprächtiger. Bullwig Benno Hoffmann. Irrer Johannes Hertel. Arzt Helmut Pick. Und Hans Bergmann, Paul Daniel, Thomas Eggerer, Christoph Engen, Adele Floro, Fabian Gerhardt, Gisela Häusermann, Franz Josef Herrmann, Joachim Höppner, Karin Kernke, Jochen Klein, Tobias Lelle, Thomas Palzer, Bruno W. Pantel, Robert Paulus, Hertha Prunkel, Horst Raspe, Jutta Schmuttermeier, Chamano Sebe, Helmut Stange, Harald Teschner, Bernd Tischer sowie die Stimme von Paul Hartmann. Ton und Technik Günter Hess und Monika Graul. Regieassistenz Holger Buck. Musik Klaus Bulert. Regie Ulrich Gerhardt. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 1993.